Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 971 an Schiller. Ich möchte Sie nicht stören und doch erfahren, wie die Geschäfte stehen und gehen. Sagen Sie mir ein Wort und ob man morgen zusammen käme. Den 5. November 1804. G.